Ach, ihr Wege, trostlos, endlos weit, Tag und Nacht der Regen gibt uns Frontgeleit. Bruder, weißt du, was uns morgen blüht, ob nicht unser Leben morgen schon verglüht? Schlamm regiert auf allen Wegen, wir warten, wir spaten, rings um Qualm und Feuerregen des Kriegs uns Gebell. Ach, ihr Wege, trostlos weit verschneit, Tag und Nacht die Kälte gibt uns Frontgeleit. Panzer rollen, hör die Raben schreien, sterbend liegt dein Bruder an des Weges Rhein. Kämpfen für das Land der Väter, für Hammer und Sichel, starb er hier durch Übeltäter aus Nazi-Deutschland. Ach, ihr Wege, trostlos alle Zeit, wo der Kriegsbrand lodert, gibt's nur Tod und Leid. Blutge Tränen fallen in den Sand, blutge Tränen weinen unsere Mütter im Land.